Maske auf, Hände hoch, Überfall, Kasse 3, bares Cash, Nase Flex, im Café, Tasse Chai, immer voll, Magazin, zieh den Colt, Ballerblei, Spotify, Rocky 3, Sony Black, Copyright, Original, Haus und Boot, Schwarzgeld, Havarie, fein raus, Kaution, Startelf, Anarchie, Blitzdieb, Mitternacht, hinter mir, Drogenkopf, Internet, Instagram, Kinderstrich, Modeblocks, neuer Sitz, Stufe hoch, Zehlendorf, Obsthändler, euer Biss, Hurensohn, Ehrenmord, Stoßdämpfer, Angebot, Hürdenwert, Vielfalt, miese Tasch, Graube, Bezirk Schöneberg, Zwiespalt, Liebe, Hass, Magenleer, Hungersnot, Goldplatte, Wetten, das, aggressiv, unter Strom, Mordwaffe, Zellentrakt, Attackier, Schmetterling, Stichfest, Rasputin, CCN, Ghetto King, Inzest, sie wollen meinen Kopf, observieren meine Schritte, Undercover Cops und die Feinde in der Clique, sie grüßen mich am Block, denn sie wissen, wie ich ticke, Narben über Narben, Stiche über Stiche, sie wollen meinen Kopf, observieren meine Schritte, Undercover Cops und die Feinde in der Clique, sie grüßen mich am Block, denn sie wissen, wie ich ticke, Narben über Narben, Stiche über Stiche. Wir reden hier von große Clans, Oberhand, Machtkampf, Rosenkrieg, Backpacker, Vendetta, Schlappschwanz, Hose tief, Rauschgift, aufgeteilt, Philipp Land, Teledin, Blaulicht, auf die Eins, Immigrant, Zinedine, Kriminal angesteckt, EGJ, schwarzer Benz, Minimal, Grammgeschäft, Edelstoff, Ware Glänz, unterwegs, Saunaclub, Artemis, Separé, Bonnie, Clyde, Partnerlook, Camaro, Chevrolet, Scheine, Bar, Tischgedeck, Sony klärt, Easy Boost, Einzelhaft, Richter, Check, kontrovers, Hitlergruß, angelegt, Schweizer Bank, Nike Center, Schuh an, AMG, weiterfahren, Kleinhändler, Kudamm, Promodisc, Kindercruise, Blu-ray, Dobermann, Journalist, Interviews, Bruce Wayne, Hologramm, Amazon, Bestseller, wer hat Angst, schwarzer Mann, Gott sei Dank, bringt der junge Rap wieder ins Vaterland. Sie wollen meinen Kopf, observieren meine Schritte, Undercover Cops und die Feinde in der Clique, sie grüßen mich am Block, denn sie wissen, wie ich ticke, Narben über Narben, Stiche über Stiche, sie wollen meinen Kopf, observieren meine Schritte, Undercover Cops und die Feinde in der Clique. Sie grüßen mich am Block, denn sie wissen, wie ich ticke. Narben über Narben, Stiche über Stiche. Jeden Tag beim Fotoshoot, Interview, keine Zeit, heute nicht. Klappe zu, Affe tot, neue Gang, neues Glück, Butterfly, Messerstich, MPC, Carlo Koch, Straßenfight, Pfefferminz, Cassius Clay, Nase hoch, Nightliner, Night Rider, Ficke Mütter landesweit, drei Weiber, Eyeliner, Ehre weg, Schande bleibt, Ausländer, Bösewicht, Ali macht Boxerschnitt, Benzema, SEK, Razzia, Stoff verzickt, Unterwelt unverfälscht, Hunde bellen sowieso, jugendhaft, oh wie krass, gute Nacht, Prohypnol, Haftstrafe, Heidering, hochgradig, schizophren, Facebook, Monolog, du guckst, Nase ist okay, ohne Stoff geht nicht mehr, Dopamin, Subutex, King of Kings, Tony Black, scheißegal was du so rappst, Charité, Flatline, EKG, Herzinfarkt, glaub mir mal, irgendwann bringt dich dieser Schmerz ins Grab. Sie wollen meinen Kopf, observieren meine Schritte, Undercover Cops und die Feinde in der Clique, sie grüßen mich am Block, denn sie wissen, wie ich ticke, Narben über Narben, Stiche über Stiche. Sie wollen meinen Kopf, observieren meine Schritte. Undercover Cops und die Feinde in der Clique. Sie grüßen mich am Block, denn sie wissen, wie ich ticke. Narben über Narben, Stiche über Stiche. Stiche, Stiche.